Um Musik und Politik geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade The Jeans Shop Guerilla mit einem Track von einer EP mit 6 Titeln, die Anfang der 90er Jahre erschienen sein muss. Lasst uns auf Kosten der Reichen, der Armen leben. Let's Live on the Poor heißt diese Nummer. Und vor The Jeans Shop Guerilla gab's ein Werk von Wolfgang Neuss und Hans-Dieter Hüsch über die Mächtigen. Diese Ausgabe von Soundcheck im Deutschlandfunk ist fast zu Ende. Ich sage schon mal vielen Dank, mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch ein visionär zu nennendes Werk, was schon 1997 die finanziellen Unregelmäßigkeiten in der CDU vorausgeahnt hat.